Deutschlandfunk. Interview. Was tun gegen die wachsenden Müllberge von Elektroschrott? Was tun gegen eine weitere Gefahrenquelle für den unmittelbaren Lebensraum? Am Telefon ist nun Rebecca Harms, Fraktionschefin der Grünen im Europäischen Parlament. Guten Morgen. Guten Morgen. Frau Harms, was haben Sie mit Ihrem kaputten Fernseher gemacht? Ich bringe die Elektrogeräte zu einer Sammelstelle, die die Kommunen bei uns eingerichtet haben. Also ganz korrekt sind Sie da gewesen, das heißt vom großen Fernseher bis zur kleinsten Batterie? Alles kann man da abgeben und es gibt ja auch Händler, die elektrische Geräte und zum Teil auch elektronische Geräte zurücknehmen. Aber das heißt natürlich nicht, dass das insgesamt funktioniert. Dass wir diese Probleme haben, die in der Studie jetzt nochmal prominent zusammengetragen worden sind und veröffentlicht werden, das ist ja in der Europäischen Union, in den Institutionen bei uns bewusst gewesen. Deshalb ist ja diese Studie auch von der EU mitfinanziert worden, mit in Auftrag gegeben worden. Also Sie sagen, das europäische Bewusstsein bei den europäischen Abgeordneten, das ist ja häufig so, sagen jedenfalls auch die Abgeordneten, das ist durchaus da. Was fehlt, ist die Umsetzung in den Ländern? Also ich habe gestern diese Berichterstattung über die Veröffentlichung der Studie, die beginnende Berichterstattung, gelesen. Und also man kann nicht einfach sagen, die EU versagt, sondern wenn an dieser Stelle in Europa versagt wird, dann gibt es eine große Verantwortung dafür auch in den Mitgliedstaaten. Die Mitgliedstaaten müssen die Vorgaben der Richtlinien umsetzen. Und sie müssen in Brüssel meiner Meinung nach jetzt dafür eintreten, dass in einer Überarbeitung dieser Richtlinie dafür gesorgt wird, dass Verstöße gegen diese Ziele beim Einsammeln des Elektronikschrottes, dass Verstöße in Zukunft auch anders geahndet werden können. Wer macht das denn nicht? Mit wem sind Sie unzufrieden? Welches Land spielt nicht mit? Also es ist ja immer ein ganz grundsätzlicher Streit, wenn wir neue Richtlinien machen, neue Vorgaben, wie zum Beispiel für Elektro- und Elektronikschrott verabschieden, ob das dann verbindliche Vorgaben sein sollen oder ob die Ziele freiwillig verankert werden sollen. Diesen Streit gibt es, egal was in Brüssel verhandelt wird, immer. Und es gibt auch immer den Streit darum, ob wir dann zu unseren Instrumenten richtige Strafverfolgung machen sollen für den Fall von Verstößen. Und also was ich jetzt über diese neu veröffentlichte Studie sagen kann, dabei kommt heraus, wie so oft, dass wir dafür sorgen müssen, dass damit das Recycling, die Kreislaufwirtschaft an dieser Stelle funktioniert, dass wir dafür sorgen müssen, dass erstens die Vorgaben für das Einsammeln, dass die verbindlicher und einheitlicher gestaltet werden und dass aber auch wir gemeinsame Wege zur Verfolgung bei Verstößen schaffen müssen. Also meine Frage, Frau Harms, war ja nochmal, um darauf zurückzukommen. Wissen Sie, welche Länder das nicht mitmachen, welche Länder das vernünftig machen oder besser machen? Ich habe gestern nur lesen können, dass in ungefähr einem Drittel der EU-Staaten bisher die Vorgaben überhaupt nicht beachtet werden. Wie im Detail, wer was macht, das kann ich nicht sagen. Aber bei der Menge an Elektroschrott und Elektronikschrott, die nicht ordnungsgemäß entsorgt wird, laut Studie, und bei der Information, dass innerhalb der EU sehr viel verschoben wird und weiterhin sehr viel illegal nach Afrika exportiert wird, da kann ich nur erstmal daraus schließen, dass kein EU-Land offensichtlich optimal umsetzt. Schauen wir da nochmal drauf. Also 1,3 Millionen Tonnen Elektroschrott sollen aus der EU herausfließen, also die EU als Exporte verlassen, nicht angemeldet. 4,7 Millionen innerhalb der EU. Elektroschrott, der eben von A nach B und C und wie auch immer läuft. Das ist 10-mal so viel wie offiziell deklariert, das sagt jedenfalls diese Studie. Jetzt können Behörden ja viel beschließen, beziehungsweise Gesetzgeber viel beschließen. Behörden können auch viel kontrollieren, was in dem Fall für viele ja gar nicht nachvollziehbar ist, dass da Personal da ist, dass es da eine Möglichkeit gibt. Wenn der Verbraucher nicht mitspielt. Ist der Verbraucher zu bequem? Also der Verbraucher muss mitmachen, aber man muss dem Verbraucher dafür auch die richtigen Angebote machen. Und das, was wir gemeinsam verabreden bei so einem, für nicht nur für die Umwelt, sondern auch für die Gesundheit und für die Wirtschaft wichtigen Problem, das muss eben auch überwacht werden. Und das ist auch ein Hinweis, den die Studie gibt. Also vor der Strafverfolgung steht eben auch die gemeinsame Verabredung zur Beaufsichtigung, also eine Müllpolizei, dessen, was man verabredet. So eine Müllpolizei, Elektroschrottmüllpolizei. Ach, ich würde nicht sagen, dass das eine Müllpolizei ist. Ich glaube, da gibt es smartere Wege, um das zu klären, ob wir uns denn eigentlich besser verhalten, als diese Studie das beklagt. Aber wichtig dafür ist eben auch ein Aspekt, der auch in der Studie bearbeitet wird, nämlich das wirtschaftliche Interesse. Es gibt ja nicht nur einen Umweltnutzen, wenn man das alles besser macht, und einen Gesundheitsnutzen, sondern es gibt auch einen Nutzen für die Wirtschaft. Denn bei dieser illegalen Entsorgung, bei der Verweigerung von einer vernünftigen Kreislaufwirtschaft gehen sehr viele Rohstoffe, wertvolle Rohstoffe verloren. Und dieser wirtschaftliche Nutzen, der muss eben mit einer besseren Kreislaufpolitik, Kreislaufwirtschaftspolitik noch herausgearbeitet werden. Da ist von Edelmetallen die Rede. Fast 2 Milliarden Euro sollen die wert sein. Also wenn wir ein Jahresvolumen da zugrunde legen. Aber kommen wir noch einmal auf die Sanktionen bzw. auf die Umsetzung zurück, Frau Harms. In der Studie wird ja gefordert, Produzenten, Händler, Recyclingunternehmer, Gesetzgeber, Strafverfolgungsbehörden, Wissenschaft, Hilfsorganisationen müssten viel besser zusammenarbeiten. Das ist Wohlfall, das hören wir häufig, aber wie lange können wir uns das leisten, darauf zu warten? Ich glaube, dass eben die Aspekte, die in der Studie heißen Überwachung, Monitoring, Beobachtung dessen, was man sich an Zielen gibt, dass man darüber diskutieren muss, was das heißt, wer nicht will, dass eben weiter großer wirtschaftlicher, aber auch Umweltschaden angerichtet wird, der muss eben nicht nur in der Freiwilligkeit das Ganze belassen, sondern der muss ran an die gemeinsamen Regeln, die gemeinsame Aufsicht und im Zweifelsfall, weil das ja großen Schaden anrichtet, auch an die Strafverfolgung. Deutschlandfunk, 6:58 Uhr bei uns im Morgeninterview. Rebecca Harms, Fraktionschefin der Grünen im Europäischen Parlament. Danke für das Gespräch. Ihnen noch einen schönen Tag. Auf Wiederhören.